Los. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und wir haben hier den Hauke Hansen da. Der macht aber nicht irgendwie, der Name klingt ja irgendwie so, als würde er so Gelbzeug herstellen für Seefahrer. Aber wir werden gleich erfahren, was er wirklich gemacht hat und was er macht. Die, die im Video sind, sehen da hinten ja AI Fund und deswegen ist das auch eine neue Folge für How to AI. Hi, Hauke. Hallo. Guten Morgen, Oliver. Wer bist du und was machst du heute und was du früher gemacht hast? Da machen wir gleich noch einen Schlenker. Ja, freut mich, bei dir zu sein, Oliver, und hoffe, dass die Leute, die das sehen, auch Spaß dran haben. Mein Name ist Hauke, ich bin einer der Gründungspartner vom AI Fund. Der AI Fund ist auch nach inzwischen über 2 Jahren immer noch einer von den wenigen vollständig auf KI fokussierten VC-Fonds in dem Bereich. Wir hatten mal gedacht, als wir das Ding 23 ins Leben rufen, dass schon in 24 da die Pilze aus dem Boden sprießen, aber tatsächlich gibt es wenige, die all in gehen. Und Da das war müssen mein wir uns Thema. aber schwer darüber unterhalten, woran das liegt, ne? Ja, Also, sehr gerne. Und das, ich sage vielleicht noch was Zweites kurz, also neben dem AI Fund haben wir auch eine AI Group, mit der wir alle möglichen Dinge tun, die in dem gleichen Kontext sind. Wir sagen manchmal sind mehr als ein Fonds, nämlich ein Ökosystem. Wir implementieren zum Beispiel auch KI-Lösungen. Ich habe früher in diesem Jahr zusammen mit einem Freund von mir, der ist KI-Chef von BMW, die Results gegründet, geschrieben mit AI. Tagline ist Results, the fastest way from AI to Results. Insofern reden wir nicht nur über KI oder investieren in KI-Startups, sondern wenden sie auch ganz praktisch an. Ich finde es überhaupt sehr überraschend, wie soll man sagen, wie viel Dinge wirklich auch schon laufen, ne? Also es ist unglaublich, was wirklich alles schon produktiv ist. Während manche Leute noch lustige Bildchen mit KI malen und sich selber in irgendwelchen Plastikpackungen malen oder auf Sammelkarten oder ja und andere. Also das Coolste finde ich, das war auch eine Werbung bei LinkedIn, aber eine Bäckerei, ne, die steuert, wie viel Brötchen sie backt, damit sie nicht so viel wegschmeißen muss. Das ist zwar ein relativ einfacher Case, ne, weil das sind dann 28 Parameter, das ist wahrscheinlich jetzt so KI-mäßig, naja, das kannst du wahrscheinlich auf einem Taschenrechner rechnen, beinahe schon, ne, oder auf einem Handy, ja, aber ich finde das Ja. total spannend, an welchen Also Stellen dem das. kann ich mich voll anschließen, Oliver. Wir hatten vor 2 Wochen unseren AI Summit. Das ist eine Veranstaltung mit etwa 400 Leuten, viele Unternehmen, manche Startups, die da sind. Für mich so eine Art Familientreffen des Ökosystems. Und genau was du sagst, war auch meine Beobachtung. Im letzten Jahr haben wir viel darüber geredet, was und wo man KI irgendwie einsetzen könnte. Dieses Jahr waren die Diskussionen substanziell anders. Viele haben damit Erfahrungen gemacht, viele haben was ausprobiert, kommen zurück und sagen, das funktioniert nicht so gut, und die Tonalität hat sich völlig geändert. Das Extrembeispiel sind wahrscheinlich Leute, die KI nicht nur als Helfer, Assistent, kleines Helferlein oder Assistenten sehen, sondern die tatsächlich das nutzen, um ihr Unternehmen nochmal ganz neu aufzustellen. Ja, ein Beispiel dafür ist Henning aus Hamburg, der schon seit Jahren Materialwissenschaften macht, also alles, was man mit Metalllegierungen insbesondere so tun kann. Und der hat schon vor 1,5 Jahren angefangen, MathGPT zu erstellen, einen Materialexperten. Und inzwischen hat er im Prinzip sein ganzes Unternehmen mit KI so verändert, dass Dinge, die früher sehr lange gedauert haben, heute viel, viel schneller gehen. Weil ich natürlich auf wesentlich größere Datenmengen sehr schnell strukturiert zugreifen kann, ne? Das, was man lange versucht hat, irgendwie mit Big Data und Tralala herzustellen, funktioniert jetzt mit KI. Man kommt zumindest vielleicht auch schneller zum Misserfolg, ne? Also das ist ja auch Ja, also entscheidend. hast du recht. Also sowohl mit dem, es ist einfacher geworden. Eigentlich ist das ja so für uns, die schon ein bisschen länger hier sind, Raumschiff Enterprise, ja, Computer, Logbuch Ich habe da, 1415. ich Das habe, war so Moment, jetzt ein bisschen. muss ich dich kurz killen. Also ich habe da kürzlich drüber nachgedacht, wenn du heute eine Next Generation Folge anguckst, ne, dann fragst du dich, warum haben die so dicke Handys? Warum müssen Sie diese Tabs von der einen Stelle im Schiff ins andere tragen? Haben die kein Datennetz? Dann solche Dinge wie ich drücke hier drauf und sage, wo auf dem Schiff ist Data? Wo wir damals gedacht haben, geil, ja, wo du heute sagst, ja, warum sollte das Schiff nicht wissen, wo Data ist? Ja, also das ist ja so, also ganz, ganz viele Sachen, die man da sieht oder diesen riesen Bildschirm, wo man sagt, oh, der ist aber ein bisschen klein, ne? Warum ist der nicht 360 Grad? Warum haben die nicht alle 3D-Brillen auf, damit die wirklich mal sehen, was ist ja irgendwie Schwachsinn, durch so einen Bildschirm auf den Weltraum zu gucken. Also das kann man sich ja auch noch sparen eigentlich, ja. Und Ja. warum zeigt er nur nach vorne und whatever, ja. Aber Die Zukunft ist da es und ist wir leben vollkommen, in es ist einer vollkommen wirklich, Gaga, eben. ja. Und ich meine, das Lustige daran ist natürlich, ich glaube nicht, dass wir ohne Star Trek, also ohne das alte Klapphandys hätten. Weil ich glaube, kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, ja, das muss man jetzt noch zusammenklappen können. Das haben sie, glaube ich, wirklich nur gemacht, weil die Kommunikatoren da so waren, ne? Oder? Ja, das ist schon, finde ich, eine besondere Zeit, in der wir leben. Ich habe ja angefangen, dass mein erster Computer war ein C64, mit Peaks und Pokes, und es gab irgendwie Ja, eigentlich ja. nur einen Bildschirm mit Buchstaben, und man hat dann Ja. versucht, da alles Mögliche zu machen, und dass es da bewegende, farbige Sachen gab, die sich auf dem Bildschirm programmiert bewegen ließen, war damals der letzte geile Scheiß. Ja, und Ja, seit mit diesen Right. Sprites, genau, die man dann durch die Gegend schieben konnte. Mein allererster, also mein erster eigener war auch ein C64. Und mein, aber der, an dem ich gelernt habe, war ein Commodore PET. Ja, Ja, genau. Das in der also, Schule dann. Und wenn du dir das überlegst, wie das dann weitergegangen ist, ja, dann ja. kam die ganze PC-Welt, dann kam das Internet, dann kam Big Data, dann kam IoT, und jetzt kommt KI. Das ist ja unglaublich, wo wir mal angefangen haben, ja, und was sich Ja. innerhalb von einer Generation geändert hat. Ja, ich denke ja, dass auch Robotics uns noch erwischt, ja, und Ja. wir tatsächlich, wenn man mal früher Isaac Asimov gelesen hat, die Robotergeschichten, in eine Welt kommen, die durchaus der von Isaac Asimov vor inzwischen ja, 80 Jahren oder so erfundenen, Ja. erdachten Welt sehr nahe kommt. Also die Ja, Zukunft 80 ist Jahre da. kommt hin, genau. Wobei, von dem gibt es zu irgendeiner Weltausstellung so eine Zukunftsvoraussage. Jetzt weiß ich nicht mehr, welches Jahr, 2000 oder so, und da hat er gesagt, ja, wir erleben sozusagen in den letzten Weltausstellungen, dass sich die Menschheit immer weiter einkapselt, also immer mehr künstliche Umgebung erzeugt. Und er meinte, dass wir im Jahr 2000, also nagel mich nicht auf das Jahr fest, aber dass wir da, oder 1990 schon, dass wir da alle unterirdisch leben, große Bildschirme haben, auf denen wir die Natur sehen und eigentlich nicht mehr rausgehen wollen und so, ne? Ja, gut, Also ja. auch Isaac Asimov kann daneben liegen. Ich habe auch einen interessanten Artikel mal gelesen, kann ihn dir aber nicht wiedergeben, warum man diese drei Robotergesetze nicht in KIs Implementiert. einprogrammieren kann, ne? Also, liebe Leute, googelt einfach drei Robotergesetze, das wollen wir jetzt nicht referieren. Oder lest Isaac Asimov die Robotersequenz mit Caves of Steel, geht's los. Ja. Also, Hat uns wahrscheinlich schon geprägt damals, aber ja, es ist und die halt Welt. crazy. Und auch was ich, es gibt ja gerade aktuell, wir nehmen jetzt auf am 4. November und ich glaube, 3. November Mitternacht hat LinkedIn gesagt, ja, wir benutzen jetzt KI, um dir bessere Inhalte anzuzeigen, Klammer auf, Werbung und Posts oder so, Klammer zu. Und es ist dann die Mods crazy, ja, ich muss das jetzt alles einkapseln und die KI darf meine Inhalte nicht haben. Ich sage dann immer, mein erstes Blog hieß Brainscan. Ja, und das hieß deswegen Brainscan, weil natürlich als alter Science-Fiction-Freak habe ich gesagt, naja, wenn ich da alles reinschreibe, was ich weiß, kann man irgendwann mein Gehirn rekonstruieren und ich bin zumindest auf diesem Track unsterblich. Ne? Also nicht so unsterblich wie Elon Musk oder ich meine, die ganzen Leute sagen ja immer, ja, und dann mache ich eine Gehirnkopie und dann bin ich unsterblich. Nein, du stirbst immer noch. Ne? Also, Ja. es ist nur dein Gelaber, was unsterblich wird oder dein Know-how oder irgendwas. Aber wie auch immer. Und das war schon die Idee. Und ich habe das alles noch in einem Block. Ne? Also nicht mehr dasselbe Block, aber ich habe das alles in einem Ding. Ich kann also da jetzt wirklich, und das mache ich mal die nächsten Tage auch oder Wochen, ich sage einfach der Perplexity so, bitte zieh das mal rein. Und ne? Also, und dann kann ich mich selber interviewen. Ja, Darf ich noch einen ja klar. Gedanken da mit reinschmeißen? Wir wollen ja gleich wahrscheinlich noch mal ein bisschen eine kleine Schleife drehen. Wir wollen Und, noch eine Schleife machen, genau. Wo aber warst du eigentlich vor KI, ob du ein Leben vor KI hattest? Das machen wir gleich zum Thema KI und der Frage, wie das unsere Umwelt und uns auch verändert. Benutze ich gern die Analogie der industriellen Revolutionen und aus meiner Sicht sind wir bei Nummer 5. Ja, also erste Revolution, industrielle Revolution 1770, 1860 bis 1860, fast 100 Jahre durch die freie Verfügbarkeit von Energie. Damals Dampfmaschine, später dann Elektrik und so, dann kam Elektronik und das Computing und dann Big Data und jetzt halt Intelligenz. Ja, freie Verfügbarkeit von Intelligenz ist die fünfte industrielle Revolution. Und die wird genauso tiefgreifende Folgen haben auf die Erwerbsgesellschaft, wie es die erste hatte. Nur wirkt sie halt primär nicht auf die Leute, die auf dem Acker stehen, ja, oder in der Fabrik stehen, die Handarbeiter, sondern das ist eine Revolution, die in erster Linie bei den Kopfarbeitern ansetzt. Also alle die, die im Büro sitzen und bisher dachten, dass ihr Wissen und ihre Erfahrungen, das sind, was sie ausmachen. Stimmt ja auch, aber für all diese Kopfarbeiter sind das 30 bis 40%. Und das ist ein dermaßener Strukturwandel, dass er sehr vergleichbar ist mit dem, was im 19. Jahrhundert da passiert ist. Nur findet es halt nicht in 100 Jahren statt, sondern in 10. Also wenn wir uns 1,5 Stunden nehmen, kommen wir da auch noch mal zurück, weil ich hatte auch mit dem Axel Jockwer da ein interessantes Gespräch, den du sicher kennst. Ich bin mir bei manchen Sachen nicht so sicher. Das können wir vielleicht dann noch besprechen. Aber lass uns mal kurz die Schleife drehen, weil Gerne. als ich dich kennengelernt habe, ich glaube, da hattest du gerade dieses Food Delivery Startup, wie hieß es nochmal? Food Udo. Foodo, genau. Und was, also wir machen mal rückwärts, ja. Was ist damit? Das gibt es ja nicht mehr, ne? Also. Nein, also spulen wir mal zurück. Ja, wer ist Hauke? Ich habe mal angefangen als Physiker, habe in meiner Promotion tatsächlich über Quantenmechanik promoviert, Oh. Quantenoptik. Also wie unsere liebe Frau Merkel. Ja, oder andere. In dem Fall Oder Anton andere. Zeilinger. In dem Fall habe ich zum Beispiel mit dem Anton Zeilinger zusammengearbeitet, der ja durchaus Namen hat und auch einen Nobelpreis bekommen hat. Ging um die Grundlagen von Quantencomputing auch und Quanteninformation. Und ich habe damals gesagt, das Zeug ist so verrückt, das sehe ich in meinem Leben nie wieder. Und jetzt, 25 Jahre später, kommt das natürlich mit Macht zurück. Ich bin dann auf die dunkle Seite der Macht gewechselt, habe ein paar Jahre lang Beratung gemacht mit McKinsey da, aber viele Investitionsprojekte auch nach Deutschland geholt, mehr als 4 Milliarden an Investitionsvolumen hier nach Deutschland geholt und dazu auch mal ein Buch geschrieben, zum Beispiel auch über ökonomische Zyklen. Bin dann aber wie viele in die Industrie gegangen, habe bei ASML Halbleiter gemacht, so ein bisschen am Moore's Law gearbeitet und bin dann mehrfach geschanghaiht worden, ja, in dem Fall Oh, dann ja. Also von. Moore's Law jetzt für die, denen das, die das nicht in ihrem täglichen beim Frühstück schon erklären, dass sich alle was 1,5 Jahre die Prozessorkapazität verdoppelt bei gleichem Preis, ne? So Die etwa. Rechenleistung verdoppelt alle 1,5 Jahre Rechenleistung. etwa. Und das ist ja eigentlich erstmal was, wo man sagt, okay, schick, aber das exponentielle Wachstum über Zeit schlägt halt alles tot. Ja, ist Alles, ja. unglaublich. Wenn man das über 10 Jahre nur macht, ist das Wahnsinn. Und das Besondere an Moore's Law ist, dass es halt nicht über 10 Jahre galt, sondern über 50, 60, 70, inzwischen fast 80 Jahre statistisch und empirisch so gelaufen ist. Ja. Sehr vergleichbar mit den Scaling Laws, ja, bei KI, ja, egal ob das jetzt Power Scaling ist oder Denkzeit Scaling ist, da sieht man das wieder, nur mit dem Faktor 10, also nochmal deutlich schneller. Und das braucht man nicht lange aggregieren, bis da eine völlig andere Leistungsfähigkeit herauskommt. Naja, mich hat es dann in die E-Commerce-Welt verschlagen. Ich bin so ein alter E-Commerce-Hase oder alter E-Commerce-Pflanze, habe zusammen mit Vistaprint, vielleicht manchen bekannt, über die Visitenkarten, die es ja immer noch gibt. Und damals habe ich mal 7 Milliarden pro Jahr davon gedruckt. Habe ich halt die Welt des Online-Drucks kennengelernt, war Na. dann im Vorstand eines Nasdaq-Unternehmens und habe danach angefangen, eigene Sachen zu gründen, unter anderem Foodo. Foodo war eine coole Idee, einfach der Online-Supermarkt, und hat sehr gut funktioniert aus meiner Sicht. 20% Wachstum pro Monat. NPS-Score oberhalb von 70, also Net Promoter Score, das sind die Anzahl der Leute, die. Okay, das ist ordentlich, ja. Ja, fand ich ganz schick, und trotzdem nicht finanzierbar, weil kein Investor irgendwie damals was mit Foodtech wollte. Ja, war vielleicht einfach 4, 5 Jahre zu früh. Hätte ich das so Wann kurz war vor das? Wann Corona, habt ihr das gemacht? 2015, Okay, ja. 2015, 2016. Ja, Ja. direkt vor Corona gewesen, dann wäre das abgegangen wie Schmitz' Katze. Ja. Oder wenn ihr es bis Corona geschafft hättet mit dem Oder Geld. wenn wir es bis Corona geschafft hätten. Habe dann für Amazon gearbeitet, war da verantwortlich, einem europäischen Leitungsteam verantwortlich für die Auslieferung in Europa. Eigentlich den gesamten Güterfluss durch Europa, also der Gehilfe des Weihnachtsmanns, der dafür sorgt, dass die Kinder die Geschenke rechtzeitig unter Also Weihnachten das haben. ist ja ein interessanter Wandel bei Amazon, ne? Früher kam immer alles per Post, ne, sage ich mal. Und inzwischen, also wenn ich so tagsüber mal durchs Dorf laufe zu bestimmten Uhrzeiten, also wir haben hier ein 5000-Einwohner-Dorf, ich sehe mehr als nur einen Van, ne? Der von, Ja. also die sind ja nicht gekennzeichnet, aber man sieht halt ganz genau schon, Ja. also nicht alle sind gebrandet, aber man sieht genau, ach, da ist noch einer, ne? Und das ist immer ein Amazon-Van. Also ich schätze, dass, also wenn ich jetzt überlege, wie viel ich dann sehe bei dieser Runde, wenn ich da schon zwei oder drei von den Dingern sehe, sind wahrscheinlich vier oder fünf auf 5000 Einwohner unterwegs oder so. Ist vollkommen crazy. Und das hat was zu tun mit den Anzahlen von Touches, so haben wir das damals genannt. Die Anzahl von Touches sind, wenn du dir dein Buch oder was immer du bestellt hast, vorstellst, die Frage, wie häufig wird das angepackt? Ja, das wird natürlich in einem Amazon Fulfillment Center gepickt, gepackt und verschifft. Ja, und dann kommt es erstmal in den LKW und dann ist die Frage, wird das nochmal durch ein, zwei oder drei Sortierzentren geschleust, bis es bei dir ist? Und je weniger Touches du hast, umso höher ist deine Liefergüte, also umso sicherer ist es, dass du tatsächlich das kriegst, was du willst, und so schneller ist die Liefergeschwindigkeit. Und tatsächlich ist es so, dass viele der klassischen Logistiker einfach mit dem Wachstum vom E-Commerce nicht mithalten konnten. Und wir deswegen versucht haben, damals die Anzahl der Touches zu minimieren, in dem unbedingten Bestreben, so schnell und verlässlich beim Kunden zu sein, wie nur irgend möglich. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass in Europa jetzt Amazon weitgehend auch eine Eigenauslieferung macht. Die ist tatsächlich deutlich verlässlicher und auch deutlich schneller. Und wenn man versucht, möglichst viel der Güter am nächsten Tag auch tatsächlich zum Kunden zu kriegen, dann ist das fast der einzige Weg, das zu tun. Muss man meinen Sohn fragen, weil der hat als Student hat der Prime und den muss ich jetzt mal fragen, weil ich hatte das dann mal angeschaut und dann hieß es, nein, unser Dorf ist jetzt nicht in der Prime-Zone. Ja? Also das heißt, ich würde es nicht am nächsten Tag kriegen, selbst wenn ich es vielleicht vormittags bestelle oder so. Ich muss ihn mal fragen, wie lang es bei ihm in der Regel dauert. Ja. Da gibt es immer noch viele Flecken, die zunehmend schlechter auch versorgt werden. Ja, die Post bekleckert sich gerade aus meiner Sicht auch nicht mit Ruhm. Meine Mutter war mal bei der Post, insofern habe ich familiär durchaus etwas engere Beziehungen dahin. Aber auch bei uns in Konstanz ist die Auslieferung erfolgt inzwischen nur noch zwei, vielleicht dreimal in der Woche, was halt heißt, dass man den Brief als Kommunikationsmedium eigentlich zunehmend vergessen kann. Also wir, bei uns gibt es immer den Spruch von der Montagspost. Also Ja. keine Post. Ja, also montags kommt einfach nichts an. Ja, Ja. weil. Ja, ist so die Ja. Logistikkanäle sind so ausgelegt. Das Volumen der Briefe geht zurück. Das Serviceniveau im Briefbereich geht zurück mit reduzierendem Volumen. Wir hatten da mal eine interessante Geschichte in Italien. Da haben wir mit Poste Italiane zusammengearbeitet und eines Nachts hatte mich da der Gabriele, einer der Chefs, da eingeladen, mir einfach mal so ein italienisches Logistikzentrum anzugucken in Norditalien. Wir standen da auf dem Flughafen und haben da so drei alte Flieger gesehen, die mitten in der Nacht be- und entladen wurden. Und ich sagte ihm, du, Gabriele, rechnet sich das eigentlich für euch? Und er sagte, naja, ehrlich gesagt nicht. Wir müssen den Service wahrscheinlich jetzt im nächsten Jahr einstellen. Und das ist schade, weil wir in den 70ern mal gesagt hatten, wir wollten Next Day nach Sizilien machen. Ja? Und dann habe ich gesagt, und was wäre, wenn wir euch das Ding voll machen? Er sagte, ja, da kann man drüber reden. Haben wir gemacht und hat tatsächlich dazu geführt, dass sozusagen ganz Süditalien über weitere 5 Jahre oder so eine Next-Day-Lieferung per Post bekommen hat. Ja, also da zeigt, dass E-Commerce, also viel der Logistik ist vom Brief in den Paketbereich Ja. gewechselt, aber das Zusammenspiel hat durchaus interessante Synergien auch gegeben. Früher wurde ja auch Post und Pakete separat ausgeliefert. Inzwischen, also zumindest bei uns im Dorf, ist das dasselbe. Ja. Und man sagt ja, dass es die Post, also Paketpost oder Post überhaupt nur noch gibt wegen des Onlinehandels. Ne? Also Genau, also wenn ich den Schlenker gerade zu Ende mache, sage ich danach Ja, weiter genau, mach meine den Zeit Schlenker lang noch im zu Ende, Wald. genau. Weil wir wollen natürlich auch wissen, was das für ein komisches Hintergrundbild ist, das du da hast. Genau. Also nach Amazon war ich noch eine Zeit lang im Private Equity Bereich unterwegs und heute dann halt ab irgendwann dann 2021, also noch vor ChatGPT und vor der Explosion der KI, gesagt, diese Technologie, die ich immer schon für intellektuell super spannend hielt, aber als Investor die Finger davon gelassen habe, hat jetzt einen Stand erreicht, der so praktisch ist, der so universell einsetzbar ist, dass das einfach eine neue Welle verursacht. Ja, und da muss man ja gucken, welche Welle läuft auf den Strand zu und welche Welle will man auch selbst reiten. Da habe ich für mich persönlich die Entscheidung getroffen, das ist eine Welle, die ich gerne mitnehmen möchte, die ich gerne mitgestalten möchte. Weil ich das nicht nur aus technischer Sicht interessant finde, technologischer Sicht interessant finde, sondern auch glaube, dass wir damit nochmal wieder ein bisschen Innovationskraft und eventuell Gestaltung der Zukunft in Deutschland möglich machen können. Und da haben wir uns dann zusammengefunden und den AI Fund ins Leben gerufen. Jetzt müssen wir kurz noch über das Hintergrundbild reden. Ja, das Hintergrundbild, also wenn man mal von dem Logo oben absieht, sieht man da so ein paar gotische Bögen. Das ist 2022, habe ich mir eine Kirche angelacht hier in Konstanz, die heißt St. Johann und ist heute ein Coworking Space unter dem Motto Neue Ideen in alten Steinen. Die St. Johann gibt es seit dem 13. Jahrhundert und war mal die Laterankirche des Münsters hier in Konstanz, weil ein Bischof Konstantin mal die Idee hatte, ein Nova Roma nördlich der Alpen zu schaffen. Nova Roma hat er dann gesagt, ja, was mache ich denn? Ja, ich brauche eine ähnliche Kirchenkonfiguration, wie es die in Rom gibt. Und in Rom gibt es San Giovanni in Laterano, also die Laterankirche auch da. Und San Giovanni auf Deutsch ist natürlich St. Johann geworden. Ja, und das Und Ding. die Idee war sozusagen, es war eine reine, man könnte sagen, es war eine Marketing-Business-Idee, dass die Leute einfach nach Konstanz pilgern können, anstatt nach Rom zu pilgern. Ja, und weil dann haben sie eigentlich ein kleines Rom da und dann, ne, kann man da die Touris abgreifen. Also er war sozusagen der Erfinder des Bodenseetourismus. Ja, der Tourismus, den gibt es heute noch. Damals war Konstanz ja auch noch zumindest eine Stadt mit europäischem Rang, ja, und Ne. eine Weltstadt, wenn man so will. Ist das nicht mehr so? Naja, die ist halt irgendwann dann eingeschlafen. Ja, die Geschichte ist ja wahrscheinlich bekannt. Die Schweizer haben ihren Eid geschworen. Die Konstanzer haben damit geliebäugelt. Die Habsburger fanden das nicht so lustig. Haben dann gesagt: Bitte, bitte, ihr bleibt schön bei uns hier. Und übrigens, reichsunabhängig und frei, das war gestern. Ja, jetzt seid ihr unter unserer Klaue. Ja, und dann ist Konstanz eingeschlafen und hat halt dazu geführt, dass wir heute eine liebenswerte Stadt haben, die eine Substanz hat, die immer noch stark mittelalterlich geprägt ist und einfach eine tolle Lebensqualität. Aber den Status als Mittelpunkt, als Zentrum des süddeutschen Raums, das war ja Konstanz mal Bischofsbereich von Zürich bis Stuttgart. Ja, das ist heute natürlich nicht mehr so. Nicht mehr so. Also man muss sagen, die St. Johann war schon ein paar hundert Jahre keine Kirche mehr zu dem Zeitpunkt, Ja. wo du's gekauft hast. Also da war St. sozusagen Johann die war die Rede. erste Kirche auf deutschem Boden, auf der reformatorisch gepredigt wurde und ist 1817 säkularisiert worden und war dann über 100 Jahre lang mal das steinerne Bierzelt von Konstanz. Da wurde getanzt, gelacht und gefeiert. Also es gibt viele Leute, die wilde Dinge über Eierlikör über den Eierlikörstand im St. Johann erzählen einerseits, und andererseits war da wohl auch mal ein Flohmarkt, ne? Und ich meine sogar, da vielleicht mal drin gewesen zu sein, aber ich Ja, die Idee war, eine Markthalle hier war so eine reinzubringen. Markthalle. Ja, hat nicht so gut geklappt, weil es etwas ab vom Schuss liegt, aber für uns ist das super. Ja. Wir haben Also nie es ist Werbung machen definitiv, müssen. Leute, guckt euch das an, wenn ihr am Bodensee seid. Es ist also definitiv der schönste Coworking Space am Bodensee und vielleicht deutschlandweit. Ich weiß, wenn einer irgendwie sagt, es gibt einen schöneren Coworking Space, dann war, also ich send pics, ja, also sendet Fotos. Genau. Lass uns mal die Schleife wieder zurückmachen zu KI. Und zwar habe ich das jetzt erst gestern auch wieder gelesen, dass es hieß, so KI-Experten empfehlen ihren Kindern Klempner zu werden. Ja, im Sinne von, also alles, was so, hast du vorhin ja auch angedeutet, ja, also es wird nicht den Factory Floor treffen, sondern das Büro. Dass es das Büro treffen wird, ja. Das Büro wurde ja schon mehrfach getroffen. Das wurde vom Computer oder von der Schreibmaschine getroffen als erstes, dann wurde es vom Computer getroffen, dann wurde es von, weiß ich nicht, das Büro, ja, dann von sowas wie dem Excel-Sheet wurde es wohl massiv getroffen, ne? Also, Und wenn dann man sich durch überlegt, die wie viele Big Leute es Data und so wurde es nochmal wieder. Ja. früher, also das Büro ist eigentlich seit 200 Jahren oder 200 Jahren sozusagen unter Dauerbombardement. Ich habe den begründeten Verdacht, also einfach aus der Erfahrung, dass das Büro auch In Zukunft den nächsten Onslaught überleben wird. überstehen wird, Ja. weil ich habe kürzlich so eine kleine Science-Fiction-Skizze geschrieben, wo ich gesagt habe, naja, wir brauchen die Menschen noch, um auf die KIs aufzupassen, ne? Weil ich glaube, je nachdem, die werden schon noch ein bisschen Aufsicht brauchen. Und ich muss hier mal, ich hatte hier extra, damit meine Chili gedeiht, hatte ich hier das Licht aufgemacht, aber ich muss das doch mal ein bisschen abblenden, weil ich komme mir hier vor einer Supernova-Explosion. So, jetzt Also Oliver, da sollte es ein sprichst bisschen natürlich besser sein. wahre Dinge gelassen aus, wenn ich mal zwei Punkte dazu machen darf. Ja, klar. Das erste ist, the vote is still out, darüber, wie KI sich auf die Arbeitswelt auswirken wird. Die ersten Indikationen sind eher positiv, ja, also 92 Millionen Jobs geschaffen, 85 Millionen restrukturiert, ja, also es ist eher, wir sprechen hier von einer Veränderung, ja, nicht einer Vernichtung, sondern unsere Arbeitswelt wird sich gravierend verändern. Ja, und da gibt es natürlich dann immer Leute, die diese Veränderung aktiv aufnehmen, annehmen und nutzen, und andere, die lieber bei ihren Leisten bleiben. Und ich glaube, die jetzt die Chancen nutzen, haben dann auch die Chance, sehr schnell den Nutzen dieser Technologie für sich einstreichen zu können. Was wir schon sehen, und das ist ja das, was du auch angesprochen hast, das lässt sich zumindest bei College-Studenten in Amerika inzwischen recht klar verfolgen und gut beobachten. Da gibt es einfach 35% weniger Plätze für die College-Studenten und auch, gerade vor kurzem hat mein Freund erzählt, exzellenter Werdegang mit allen namhaften Universitäten abgeschlossen und trotzdem Schwierigkeiten, jetzt einen Einstiegsjob zu finden, weil viele der großen Firmen, und das sind in erster Linie Tech-Unternehmen, aber auch Banken und andere, die früher da die Märkte leergefegt haben, heute sagen, ach, machen wir mal ein Jahr, wo wir eher auf den KI-Assistenten setzen und nehmen wir in Zeiten der Unsicherheit vielleicht einfach ein paar weniger Mitarbeiter an Bord. Und das wirkt sich am stärksten aus auf dem College-Niveau in Amerika. Da sieht man es, dass tatsächlich da eine Umwälzung im Gange ist. Eine Umwälzung ist ja, um es mit Schumpeter zu sagen, ja, die zerstörerische Kraft oder die schöpferische Kraft der Zerstörung notwendig. Ja, und auch nur Zeichen des Wandels. Und ich glaube nicht, dass wir weniger zu tun haben werden. Ich hoffe, dass wir bestimmte Dinge wie die Last der Bürokratie vielleicht erleichtern können mit KI. Aber es wird, ja, knock on wood, genau, Ja, sehe ich auch also so. Wäre für die schön, wenn. Podcast-Zuhörer, ich habe an meinen Kopf geklopft. Ja. Ja. Ja, wir haben ja den Also gleichen Bürokratie, also Standardhaarschnitt, genau. ah, ja, gibt es dann das KI-Aufsichtsamt und dann. Ja, also die Bürokratie wird ja nicht verschwinden so einfach, aber Ja. vielleicht wird sie beherrschbarer und weniger lästig. Ja, Oder das wäre schneller, ja, oder schneller. oder Also ich habe schneller. jetzt Auch gerade das wäre irgendwie sehr. ein Schadensfall, wo ich der Geschädigte bin bei einer Versicherung und die haben alle Infos und brauchen jetzt 2 Wochen, um eine Entscheidung aber zu treffen, die mir einer am Telefon schon mitgeteilt hat. Aber er sagt, der Kollege braucht jetzt noch 2 Wochen, um ihnen dasselbe einfach zu schreiben, ne? Was ich ihnen gesagt habe. Ja, und ich so, ja, aber Das ich könnte muss man auch den mit Boden einem. reparieren, der da beschädigt ist, ne? Also, Ja. ja. Und Zeit ist ja einer der wichtigsten Faktoren. Ja, Zeit und Ne? Geld. Ja, und time is money, most of the time. In all other cases, it's worth more. Ja, also Zeit ist Das Geld. ist Ja, gut, in den ja. meisten Fällen, in allen anderen Fällen, ist Zeit wichtiger. Das kann man zum Beispiel, ich habe ja mal lange auch Produktion gemacht und Lean, also Lean Manufacturing. Toyota hat es da vorgemacht in den 80ern, dass die einfach es geschafft haben, durch die Anwendung von Lean-Methodiken den Produktlebenszyklus zu verkürzen. Und insgesamt konnten sie damit einfach schneller der Wirtschaftsentwicklung folgen. Und wenn man die Aufs und Ab verfolgt und dann sagt man, der eine folgt mit irgendwie einem Dreijahresleck und der andere mit einem Einjahresleck, dann sieht man, wie über verschiedene Zyklen hinweg dadurch immens Wert entsteht. Ja, und dass Geschwindigkeit tatsächlich einer der Kernfaktoren ist, der auch Erfolg und damit Marktanteile und zukünftigen Wohlstand mitbestimmt. Jetzt habe ich zwei Tracks, die ich verfolge. Will mal gucken, ob ich das mental hinkriege. Also der eine Track ist, sagst du also, es wird alles noch schneller? Also sind wir nicht irgendwann an dem Punkt, wo wir sagen, wir geben auf? Ne? Also wir haben jetzt keine Chance. Weil es geht ja schon. Also wenn wir vergleichen, wie unser Leben schon abgelaufen ist vom Wandel her, wir haben es ja vorhin so ein bisschen skizziert, gegenüber dem von unseren Eltern oder gar Großeltern, was sich da geändert hat, trotz zwei Kriegen bei denen und so weiter. Aber, oder meine Oma ist 1918 geboren, ne? Also, ja. Ja, ich glaube, es gibt Einerseits, zwei. also und wenn wir jetzt sehen, wie schnell sich Dinge verändern, wenn wir jetzt gucken, was in den USA gerade innerhalb von kürzester Zeit mit einem Staat passiert, wo man gesagt hat, das muss doch, so ein Ding muss doch ein bisschen Resilienz haben, ne? Und offenbar, everybody keels over, ja, die kippen alle schneller um, als man Piep sagen kann. Und leider auch die Unternehmen, die vorher wertebasiert vorgegeben haben zu handeln. Und wenn jetzt alles noch schneller geht, ist das wirklich gut oder bräuchten wir was? Also Können ist wir es als Menschen wahrscheinlich. dann irgendwann noch das Gefühl haben, dass wir halbwegs Dinge unter Kontrolle noch haben? Also finde ich schwierig, habe ich wahrscheinlich keine gute Antwort drauf, aber lass mich versuchen, ein paar Gedanken dazu zu teilen. Wenn man sich anguckt, was die KI inzwischen auch im Forschungsbereich auslöst, ja, und jetzt einfach mal nur die Grenze menschlichen Wissens, ja, oder der Wissens unserer Gesellschaft nimmt. Da stehen wir, glaube ich, am Anfang eines Umschwungs, ja, wo heute noch ein Großteil der wissenschaftlichen Paper durch Menschen geschrieben wird, glaube ich, dass in den nächsten 5 Jahren die KI einen immer spürbareren Anteil daran leistet. Ja, das heißt nicht, dass der Mensch nicht mitdenkt, vordenkt und auch nachdenkt, aber die Geschwindigkeit also die Geschwindigkeit, mit der sich die Grenze menschlichen Wissens ausbreitet, die wird zunehmen. Und das ist heute schon sehr absehbar. Wir haben bei uns im Portfolio ein Unternehmen und auch immer wieder Gespräche mit Unternehmen, die zum Beispiel über Moleküle und deren Zusammensetzung, deren Wirkung und Wechselwirkung Aussagen treffen. Und das nicht mehr seit AlphaGo. Ja, inzwischen hat es die Welt natürlich zwei, dreimal weitergedreht. Ja, ich kann heute 2 bis 3 Jahre einer Pharmaforschung durch KI ersetzen. Und das führt dazu, dass ich ganze Klassen von Proteinen und anderen Wirkstoffen untersuchen kann, deren Wechselwirkung innerhalb von Tagen verstehe, wo ich früher Monate dafür gebraucht habe. Das ist eine Beschleunigung, die kommt. Und die, glaube ich, nicht wegzureden ist, sondern die auch absehbar ist. Also da wird die Kurve, die ja jetzt schon ein bisschen Schwindel erregt, ja, wahrscheinlich noch steiler werden. Und auf der anderen Seite, und das ist deswegen, sage ich, habe, glaube ich, keine gute Antwort, gibt es natürlich auch Konstanten. Ja. Es gibt Konstanten, wir verarbeiten als Menschen 8 bis 12 Bit pro Sekunde wissentlich, ja, unwissentlich wesentlich mehr. Aber in dem, was wir so wahrnehmen und was wir aktiv gestalten, haben wir Grenzen. Ja. Unsere Fähigkeiten, Informationen aufzunehmen und sinnvoll zu verarbeiten, sind begrenzt. Ja. Die Fähigkeiten dieses Planeten, irgendwie Ressourcen zur Verfügung zu stellen und mit all den wilden Ideen, die wir so haben, irgendwie umzugehen, kommt an ganz klar wahrnehmbare Grenzen. Ja. Wie viel Grad Erwärmung wollen wir uns denn zugestehen, bevor wir sagen, das ist zu viel für das Ökosystem Erde? Also ich glaube, es Vor gibt allem, eine. sobald wir es sagen, das war jetzt zu viel, dann ist es vielleicht fast schon zu spät, ne? Dann wird das auf jeden Fall mit erheblichen Schmerzen und auch erheblichen Kosten einhergehen, glaube ich. Und es ist wichtig, glaube ich, beide Seiten zu sehen. Also es gibt diese Driving Forces, es gibt die unglaubliche Wandlung, die durch die freie Verfügbarkeit von Intelligenz möglich gemacht wird. Und das sieht ja jeder von uns. Ja, wenn ich früher als Berater versucht habe, ein neues Unternehmen zu verstehen, habe ich 2 Tage gebraucht, habe mir die Finanzdaten zusammengesucht, habe mir die Artikel ein bisschen zusammengesucht, habe mir rausgesucht, was wir als Firma vielleicht dazu schon wussten. Und nach 2, 3 Tagen hatte ich das klar. Heute gehe ich in eins der Modelle, schalte den Research-Modus ein, gebe einen vernünftigen Prompt vor und innerhalb von einer Viertelstunde habe ich ein Dokument, das mir ein gutes Profil eines Unternehmens gibt. Ja? Und das sind einfach Dinge, die ja für uns alle inzwischen verfügbar geworden sind. Ja? Die werden so selbstverständlich wie Google Maps. Ja? Was ist denn das? Karten, die keinen blauen Punkt haben. Ja? Wie kann das sein, dass mein Standort nicht markiert ist? Und so bin ich halt früher noch aufgewachsen. Ich bin mit Lonely Planet durch die Gegend gelaufen. Da gab es so eine rohe Skizze einer Stadt und man musste sich irgendwie orientieren, aber ohne blauen Punkt. Ja? Und heute ist es selbstverständlich, dass man als erstes sein Handy aus der Hosentasche holt. Und genauso selbstverständlich ist es inzwischen, dass das LLM einem das Leben erleichtert, ja, und einfach so viel schneller Dinge möglich macht, die früher länger gedauert haben. Diese Kräfte verschwinden nicht. Der Genie ist aus der Flasche raus und wir haben noch ein paar Wünsche frei. Das wird sich auch nicht wieder in die Flasche zurückstecken lassen. Wir müssen, glaube ich, trotzdem darauf achten, dass wir die Konstanten, die es physikalisch, ökonomisch und soziologisch gibt, nicht außer Acht lassen, damit wir uns nicht verhaspeln, damit wir nicht irgendwann so stolpern, dass wir nicht wieder gut aufstehen können. Und deswegen sage ich, ich habe keine gute Antwort. Ich glaube, es gibt sehr starke Kräfte, die beschleunigend wirken. Es gibt aber auch unverrückbare Grenzen, die irgendwann uns eventuell ins Gesicht schlagen werden. Und wir müssen versuchen, einen vernünftigen Weg zwischen diesen beiden Extremen zu finden. Lass uns mal auf das Europathema umschwenken, weil jenseits von Mistral und ich glaube, im Schwarzwald gab es auch noch welche, die irgendwas für Google gebaut haben. Ja, es gab die Image Generators da. Ja, genau, die Image Rechtsaus. Generator. Ja, Aber aber nimm. sonst ist ja so, also ich sag mal so, die Medienzusammenfassung ist, Europa ist abgehängt. Die Chinesen bauen DeepSeek, die Amis bauen vor sich hin. Wie gesagt, Mistral, das kennen vielleicht nur wirklich jetzt die Leute, die sich ein bisschen tiefer damit befassen. Ist schon zu spät oder bauen wir dann halt auf der Basis von sowieso wie bei Social Media, auf der Basis von dem, was wir da angeliefert kriegen, bauen wir dann auf de dessen Basis die Lösung? Spielt da Open Source eine Rolle? Also irgendwie so mal dieser Komplex, jetzt, Moment, das muss ich Das ist jetzt ein mal Thema, wegklicken. So. was uns als Fonds natürlich auch bewegt. Wir glauben, dass Europa Chancen hat. Aber ich fange mal andersrum an. Andy Bechtolsheim, Gründer von Sun Microsystems, einer der früheren Investoren bei Google, war kürzlich bei uns auf dem AI Summit und hat mal direkt aus dem Silicon Valley berichtet. Und das war schon ein Föhn. Meine nicht vorhandenen Haare haben sich angelegt. Ja, wenn man sieht, welche Mengen an Kapital inzwischen investiert werden. Und wenn man dann auch die Verhältnismäßigkeiten sieht. Ja, da sieht man, dass über 60, inzwischen sogar über 70% der Mittel für Gesamt-KI fließen in den amerikanischen Markt. Ja, und dann kommt mit weitem Abstand China Es und ist dann kommt scheinbar dringend, Moment. Ja? Ja? Ach so. Ja? Dann ruf. Okay. Moment. Meine Frau versucht, einen Sohn zu wecken. Er wollte um 10:30 Uhr geweckt werden, was ich natürlich jetzt nicht machen konnte. So, jetzt klingelt es nur noch ganz leise. So, jetzt. Okay. Silicon Valley, genau, sorry. Also wenn man einfach die Menge der Geldflüsse anguckt und sich die Quellen und die Senken der Geldflüsse anguckt, muss man konstatieren, dass bestimmte Entwicklungen im Augenblick in Amerika getrieben werden. Danach vielleicht in China. Und Europa ist nicht so weit hinter China hinterher, aber Amerika hat sicherlich die Nase vorn. Man muss aber auch man muss aber auch nicht das nächste LLM bauen. Ja? LLM ist ja eine Technologie, die wie keine andere von Raketenwissenschaft zu Allgemeinbedarf gewechselt hat. Das hat ja kaum ein Jahr gedauert, dass wir gesagt haben, was ist denn das hier, ChatGPT, was kann das? Und das ist ja Wahnsinn zu, ja, das benutze ich jeden Tag und da denke ich gar nicht groß drüber nach. Und dafür bin ich auch nicht bereit, viel zu zahlen, sondern das sehe ich einfach als Commodity. Ja, das ist ja wie Wasser, Strom und Licht inzwischen, ja, dass man sagt, ich habe das da, ja, ich habe auch tatsächlich mein eigenes Nutzerverhalten deutlich geändert. Ja, ich gehe zuerst über Perplexity, bevor ich irgendwie Google anwerfe. Und ich vermute, ich bin Okay, nicht der ja, Einzige. nee, das. Nein, mein Problem ist, ich werfe Google an und ich suche was und ich kriege eine behämmerte, also ich will irgendwas kaufen und sagt er, ja, das kann man kaufen, bla bla bla, und erzählt mir, was es ist, anstatt dass er mir einfach sagt, wo ich das kriege. Ja? Also ich habe gerade das umgekehrte Problem, dass ich Google anschmeiße und der mich erstmal zulabert, anstatt mir einfach eine Webseite zu geben. Ne? Ich glaube, dass Also. sich das in den nächsten 2 Jahren deutlich ändern wird. Ich glaube, dass das einer der nächsten klaren, erkennbaren Trends in der KI sein wird, dass sich also das, was früher halt ja, Online-Plattformen waren, dass die sich wandeln werden. Ja, dass sich der ganze E-Commerce-Bereich wandeln wird. Ist ja klar, dass für auch die KI kommt nicht um die Werbung herum. Ja, also der Bereich AdTech. Ja, und der Bereich E-Commerce sind zwei klare Bereiche, die jetzt in den nächsten, und das wird gar nicht so lange dauern, denke ich, 2, 3 Jahren sich gravierend verändern werden. Aber wir waren ja bei der Frage der Europa eigentlich. Ja, haben wir eine Ja, Chance? genau. Ja, und jetzt kann man den Kopf in den Sand stecken und sagen, der Zug LLMs ist abgefahren. Und wenn man sieht, wie hart und schnell da gearbeitet wird, auch mit welcher kann man fast sagen, Verrücktheit da über Dominanz, KI-Dominanz und so gesprochen wird, ja, das ist was, wo wir es schwer haben, an bestimmten Stellen Schritt zu halten. Aber der Tech-Stack hört ja nicht bei den LLMs auf. Ja, darüber kommen die Modelle, dann die Apps und dann irgendwann der Nutzer. Wir haben in Europa schon mehrere Pfunde, mit denen wir wuchern können. Und ein Beispiel dafür ist Lovable. Ja, wenn du dir anguckst, wer war am schnellsten auf 1 Million Nutzer oder wer hat sich am schnellsten entwickelt, ChatGPT war 22 Mal so schnell wie Facebook. Und Lovable war deutlich schneller als ChatGPT. Wir wissen nicht, ob die genauso hoch gehen werden, aber ist ein Beispiel, und Lovable kommt aus Schweden, eines europäischen Startups, das sich deutlich schneller entwickelt haben als alle amerikanischen. Ja, die Erzählst du kurz, was die machen? Ich habe nämlich den Namen schon gehört, aber ich könnte jetzt nicht in 3 Sätzen zusammenfassen, was die genau tun. Lovable machen im Prinzip sprachbasierte Webseitenprogrammierung. Alles Gute. Also sprachbasierte Webseitenprogrammierung. Du kannst da mit Prompts dir deine Webseite generieren und die dann auch nachbessern, bis sie so gut ist, dass du eine sehr anständige Webseite hast in no time. Ja, und das ist eigentlich die No-Code, Low-Code-Lösung zu Webseitendesign mit KI. Ja, und das hat sich sehr gut durchgesetzt. Ja, anderes Beispiel, n8n, ja, ursprünglich mal als Prozessoptimierungssoftware gestartet, dann KI mit an Bord genommen, glaube ich, sehr erfolgreich, auch aus Europa. Ja. Und wir haben jetzt ein Startup bei uns, Neuland AI, die bieten Enterprise-Lösungen an, also KI als Plattform, nicht KI als Use Case, für Mittelständler, aber auch größere Unternehmen und sehen auch einen riesen Wachstum. Was kann man jetzt, also einfach ein Beispiel, was mache ich damit? Das Besondere ist, dass du das, was du von den LLMs erwartest, dass sie dir zu generellen Informationen, dass du das für dein Unternehmen verlässlich, sicher und schnell machen kannst. Ja, die bieten dir im Prinzip was Ähnliches wie das, was du von der GenAI schon gewohnt bist, aber mit der Sicherheit, dass du A, das in einem geschützten Umfeld machst, B, dass du auf deine Daten, also deine Firmendaten zugreifen kannst. Und sehe, dass du die halt dann unter Nutzung der verschiedensten Systeme für ganz unterschiedliche Anwendungen hast. Also von der Idee her, was ist eine Enterprise-Plattform mit KI? Ja, das sind drei Typen von Datenquellen: öffentlich verfügbare Partner-Datenquellen und deine eigenen Datenquellen. Die gehen rein in eine, was wir Ontologie nennen oder Knowledge-Graphen, ja, also in eine Repräsentation des Wissens deines Unternehmens, so dass du und auch ein LLM da gut drauf zugreifen kann. Ja, zusätzlich brauchst du ein Smart Prompting, wo du halt sagst, das Ganze muss Das LLM ist nur so gut wie der Prompt, der ihn fragt. Ja, das ist tatsächlich schön, dass man wieder lernt, richtige Fragen zu stellen, klare Fragen stellen zu stellen. Das ist ja was, was wir zeitweilig ein bisschen verlernt haben und jetzt wieder erlernen. Und das Ganze in einer gesicherten Umgebung mit einer Infrastruktur, die auch in Europa gehostet wird. Das heißt, Darauf ich kann kannst du dann irgendwie lernen. sowas reinschmeißen wie, wo kann ich in meiner Lieferkette noch was einsparen? Und dann sagt er, reduziere mal die Touchpoints. Und dann sage ich, ja, wie könnte ich das machen? Und dann sagt er, du könntest einen eigenen Vertrieb aufbauen, sage ich jetzt mal, Genau, oder ich eigene, ne? habe Also, lange im Druck gearbeitet. Ja, da ist die Frage zum Beispiel, welche Papiersorten haben wir denn? Also ich habe hier einen neuen Kunden, der möchte gerne XY schönen Prospekt gedruckt haben, soll vollfarbig sein und Glanz. Welche Papiersorten sind dafür gut geeignet? Welche Maschinen sind verfügbar? Habe ich denn noch genug Material auf Vorrat? Und das kann ich einfach, wie wir das über die Chatbots kennen, befragen. Ich kann auf der anderen Seite aber auch, und das ist ein Beispiel, Ladekräne, ja, Ladekräne in Häfen weltweit. Kann man sich vorstellen, die Häfen unterliegen ganz unterschiedlichen politischen Vorgaben, haben aber auch technische Rahmenbedingungen. Ich muss da einen Parametersatz von etwa 600 Parametern, muss ich mir aus so einem Dokument rausholen und ich muss dabei verstehen, welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten. Das macht so eine KI, füllt das aus und generiert damit dann ein Angebot, was früher 4 bis 6 Wochen gedauert hat und heute in 2 bis 3 Tagen erstellt wird. Da muss auf jeden Fall der Ingenieur drüber gucken und sagen, passt das alles so? Aber die Geschwindigkeit ist einfach viel, viel schneller. Ja? So, jetzt zurück zu Europa. Wir haben also zum einen nachgewiesen, einige Startups, die es durchaus schaffen, auch über die Grenzen Europas hinaus und schneller als andere zum Zug zu kommen. Woran liegt das? Wir haben noch immer sehr viel Talent hier. Ja? Wir haben etwa genauso viele KI-Experten, 7%, 27% der weltweiten KI-Experten kommen aus Europa, hier wie in Amerika. Das ist auch ein Grund, warum es in Zürich und an anderen Stellen in Europa viele Labs gibt, ja, wo die großen Tech-Unternehmen dieses Wissen nutzen, ja, in Europa. Und das ist immer noch da und das ist ein Fund, mit dem wir wuchern können. Wir haben einen sehr vielgestaltigen, nicht so fokussierten Raum auch von Innovationen, der nicht auf einen Ort wie Silicon Valley fokussiert ist, sondern in London, in Berlin, in Stockholm, in Kopenhagen, in Paris stattfindet, wo wir breiter aufgestellt sind. Was fehlt uns? Uns fehlt das Kapital auf dem Weg von der Series A bis zur Profitabilität. Wir haben tatsächlich deutlich, immer noch deutlich weniger Wagniskapital in Deutschland als in Amerika, Faktor 9 oder so. In den relevanten Bereichen kann das sogar noch extremer sein, bis Faktor 20 oder so. Das heißt, es ist immer noch eine Investitionswüste. Aber es geht eigentlich, wenn ich eine Idee habe, bis zu dem ersten Umsetzung und dem MVP, das kriege ich alles noch hin. Da gibt es auch noch Förderprogramme vom Staat und alles Mögliche, was ich machen kann. Und vielleicht helfen mir Family und Friends. Genau, kurz in Große Hoffnung. Klammern für die, die diese Begriffe nicht kennen, MVP, Minimal Viable Product. Also man drückt auf den Knopf und es passiert schon was und es ist schon nützlich. Ja, es ist noch nicht Aber noch toll, nicht ausgereift. Es ist noch nicht aber schon perfekt. nützlich. Ja, genau. Aber es ist Okay, und nutzbar, von genau. da bis ich wirklich damit mehr Geld verdiene, als ich ausgebe, da ist einfach eine Lücke. Da ist eine Riesenlücke und das ist unser größtes Problem, würde ich sagen, dass wir an der Lücke nicht genug Kapital zur Verfügung stellen. Ja, wenn ich schon ein Produkt habe, wenn ich angefangen habe, im Markt zu sein, hören meine Probleme ja nicht auf, ja, sondern ich muss verstehen, wie gewinne ich genug Kunden, wie wachse ich schnell, wie schaffe ich es, dass ich irgendwann auch ein Geschäftsmodell etabliere, mit dem ich unabhängig bin, das auf eigenen Beinen steht. Und dieser schwierige Weg, nicht von der Idee bis zum Produkt, sondern vom Produkt bis zum eigenständigen Unternehmen, die ist schwach. Ja, und wir haben ja eine leider schlechte Historie, als Beispiel die Solarenergie, die wir als Gesellschaft über Jahre hinweg gefördert haben, wo wir Weltmarktführer waren, unbestritten. Und in dem Moment, als die Technologie tatsächlich profitabel wurde, haben wir gesagt, oh Gott, damit kann man jetzt Geld verdienen. Das können wir ja unmöglich weiter fördern und haben den Hahn zugedreht. Und wo ist es gelandet? In China. Ja, der Großteil der Dafür hat jetzt Solartechnologie ist in China. Konstanz ein sehr schönes Kongresszentrum, was vorher eine Solarpanelfabrik Ja, das stimmt. war. Wo ich auch immer wieder gerne mal bin. Ja. Aber das. Ich glaube, das Problem ist eins, das wir angehen müssen. Es hat aber, es gibt, wir sagen, es gibt wahrscheinlich, wenn du so die Pyramide aufbaust von unten, ja. Chip-Hersteller gibt es nicht viele. Ich habe ja mal für ASML gearbeitet. ASML baut die Maschinen, mit denen die Nanostrukturen auf die Chips geschrieben werden. Um dahin zu kommen, dass man heute einen Chip mit 3 Nanometer Breite, Strukturbreite oder drunter beschreiben kann, hat es Milliarden gebraucht, über ein Jahrzehnt hinweg. Ja. ASML hat mehr als 1 Milliarde pro Jahr aufgewendet in Forschung und Entwicklung, bevor die erste Extreme-UV-Maschine, also Ultraweg, die Lichtwelle wird immer kleiner, das war eine Technologie, die sich durchgesetzt hat. Heute gibt es kaum jemanden, der das kann. Es gibt tatsächlich nur die Niederländer. Die beliefern TSMC. TSMC baut die Chips für Nvidia Also produziert die die Chips für Nvidia. Technologie. Da gibt es tatsächlich strukturell wahrscheinlich nur sehr wenige Spieler, die das Geld haben, das zu machen. Sollte man auch als Gründer gar nicht erst versuchen. Dann gibt es darüber auch die LLM-Modelle. Die großen LLM-Modelle brauchen Hunderte von Millionen. Ja, da kann ich keinem Gründer heute empfehlen, da sich auf den Weg zu machen, LLM zu bauen. Aber wenn man dann nach oben geht, bis zu den Bereichen der Applikationen, und das sind ja horizontale und vertikale Applikationen, wenn man sagt, ich kann einen bestimmten Bereich, den ich sehr gut verstehe, mit KI neu denken, vertikale KI. Das ist ein Trend, den haben wir in den letzten 2 Jahren gesehen, den werden wir weitersehen. Da gibt es sehr viele Chancen. Da gibt es auch in Europa sehr viele Chancen. Und um nur einen Bereich nochmal hervorzuheben, ist das Industrial AI. Ich glaube, wir haben immer noch in Europa die Chance, im Bereich Industrie und Industrieanwendung von KI vorne mitzuspielen. Wir haben hier in Europa ein besonderes Umfeld, ob das Automotive ist oder Spezialmaschinenbau, wo wir noch Weltklasse sind. Wenn wir es schaffen, KI als neue Technologie mit dieser Weltklasse-Kompetenz zu verbinden, dann haben wir die Chance, auch hier ganz vorne mitzuspielen. Und diese Chancen sollten wir erkennen und sie nutzen, wo immer es geht. Gut, also wir fassen zusammen, dadurch, dass sich viele Prozesse beschleunigen, sind wir sozusagen auf dem direkten Weg zum Paradies beinahe, ne? Also was weiß ich, Krebs geheilt, Altern erträglich gemacht, dass man halt mit 110 einfach umfällt irgendwann und noch fit ist. Und wir haben auch in Europa eine Chance, sozusagen auf diesen spezialisierten, auch eben mit den kleinen Sprachen, also kleinere Modelle, ne? Genau, die Einerseits SLM, bei den Small Language generativen, Modelle. also da was zu machen. Also was ich halt nicht glaube, ist, dass sozusagen die Chance auch, ich sage jetzt mal, handwerkliche Prozesse zu optimieren, dass sich das sozusagen die Erfinderinnen und Erfinder, dass sich die das entgehen lassen. Also ich bin mir nicht sicher, ob man nicht auch als Klempner gefährdet ist. Also in Anführungszeichen gefährdet ist. Ich glaube einfach, dass es so wie, wenn wir uns angucken, wie im Jahr 1800 Menschen gearbeitet haben und wir oder im Jahr 1700, sagen wir mal, und im Jahr 2000 Leute gearbeitet haben, das ist eine große Differenz und die wird es, glaube ich, wiedergeben. Und vielleicht wird es eben nicht 300 Jahre dauern, ne? Also Sicher nicht. bis wir eine so große Differenz haben. Wir brauchen also Menschen, die kreativ sind, die im Kopf fit sind, die sich auf solche Dinge einstellen können, die vielleicht auch von dem Bildungssystem entsprechend auf andere Dinge optimiert werden als auf Informationen fressen und Informationen wiedergeben, weil das kann die KI halt inzwischen. Aber ich brauche halt noch einen, der es versteht, was da steht, ne? Oder der auch merkt, wenn es irgendwie schief läuft. Also ich bin mir nicht sicher, ob nicht diese handwerklichen Tätigkeiten auch sehr, sehr stark Aha. beeinflusst werden, zumindest auf einer organisatorischen Ebene, ne? Wenn auch Auf jeden nicht. Fall, Wenn jetzt auch wenn du nicht der darüber Roboter nachdenkst, bei mir wir. ins Bad fährt und den Abfluss sauber macht oder so, wobei, wer weiß, ne? Aber ich bin mir da auch nicht sicher, ob das mit dem Klempner eine gute Idee ist als Alternative zur Unikarriere. Viele Vielleicht arbeitslose College-Leute finde ich eigentlich toll, also in dem Sinne, dass die jetzt ja wahrscheinlich anfangen, kreativ zu werden und sich überlegen, ne? Also wenn die jetzt natürlich nur noch WoW spielen und sich betrinken, dann wird es schwierig. oder mit irgendwas zukiffen. Aber wenn die sagen, hey, ich kann ja was, was könnte ich jetzt machen? Ne? Also ich glaube, die zweite Welle der Blogger, das waren lauter arbeitslose Journalisten, ne? Also die einfach mit einem höheren Qualitätsniveau angefangen haben, diese neuen Tools zu nutzen. Ne? Insofern glaube ich, dass viele arbeitslose Menschen mit Hirn, finde ich eigentlich ein Versprechen für die Zukunft. Ich denke da ein bisschen konträr. Vielleicht noch ganz kurz, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist aber auch das LLM, auch die großen, nicht wirklich der Weg zu einer künstlichen generellen Intelligenz oder zu einer Superintelligenz. Siehst du das auch so? Weil das ist ja, also die einen Die sagen, LLMs wir sind. sind's, ne? OpenAI sagt, guck hier, wir arbeiten dran. Und andere sagen, nein, das kann so nicht gehen. Wie siehst du das so zum Abschluss? Man sollte die LLMs ein bisschen kennen und tatsächlich ist es noch immer sehr stark der Papagei, der das Internet gelesen hat. Es gibt Grenzen für die LLMs und die werden auch dazu führen, dass mit LLMs alleine AGI, also allgemeine künstliche Intelligenz, nicht zu erreichen ist. Ich habe da auch Schwierigkeiten, dass ich nicht genau weiß, wie es definiert wird. Ich kenne verschiedene Definitionen. Ich finde das etwas schwammig. Was relativ klar erkennbar ist, ist der Fortschritt der Agentensysteme. Ja? Von dem Assistenten, der mir Informationen gibt, zum Agenten, der für mich Handlungen ausführt, zum Multiagenten, also ein Netzwerk von Agenten, die zusammenarbeiten, ein Spezialist für die Buchführung, ein Spezialist für das Personalwesen, ein Spezialist für die Materialwissenschaft, zu einer Org-AI, wo ein Multi-Agentensystem nicht nur ein Netzwerk von Einzelagenten ist, sondern in der Lage ist, übergeordnete Ziele auch zu verfolgen. Da glaube ich, bewegen wir uns hin, auf jeden Fall. Das ist absehbar. Die Zeit ist auch endlich, die man braucht, um dahin zu kommen. Das für mich ist eine deutlich klare Perspektive, wie sich künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren entwickeln wird. Da, ja. Ja. Nee, mach den Satz fertig. Und ich glaube, das ist wesentlich klarer erkennbar als AGI, also allgemeine künstliche Intelligenz. Das ist der Zug, auf den man setzen kann. Die Hyperintelligenz ist ja heute in bestimmten Bereichen schon gegeben. Ja, also Maschinen können feine Unterschiede, wir haben ein Beispiel Pathologie. Ja, da ist die KI inzwischen besser als der ausgebildete Pathologe darin, schnell die richtigen Krebszellen zu erkennen. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Das braucht uns aber nicht insofern vom Pfad abzubringen, als wir glauben, dass morgen dadurch wir die Weltherrschaft verlieren. Ein Das glaube ich Mikroskop nicht. kann ja auch besser sehen als wir. Also das ist ja nicht, das macht uns ja nicht überflüssig. Mir ist jetzt gerade nur diese steile These eingefallen, dass jemand mal gesagt hat, dass der Job, der am ehesten ersetzt wird, wohl der des CEOs ist. Also weil dein Multi-Agenten-System klingt ja schon sehr stark wie ein CEO, ne? Ja, und Also für mich ist das eine Ergänzung, nicht eine Ersetzung. Ja, also es gibt natürlich die Frage, was ist das erste Unicorn, also 1 Milliarde wert, das mit weniger als 10 Leuten auskommt. Ja, und das Und wird es manche geben. sagen ja, Ja, und dann gibt es noch die Frage. one person unicorn, ja. Ja, Das das sind wird die aber, glaube ich, schwierig, Solopreneurs. oder? Das Wort, das ich da benutze, ist Solopreneur, ja, also die Ja. Entrepreneurs und die Solopreneurs, Ja. Leute, die tatsächlich alleine mit KI-Unterstützung ein ganzes Unternehmen aufziehen. Ich glaube, es macht viel mehr Spaß, in einer kleinen Gruppe von Leuten das zu machen. So als ganz alleine, ja, ich würde mich da nicht wohlfühlen, nur ich und die KI. Ich glaube, es ist besser, wenn man eine kleine Gruppe von Leuten um sich hat. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Lieber Hauke, bleibt gern noch ganz kurz drin dann. Liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Ihr wisst, 5 Sterne geben und Däumchen nach oben und so weiter und so fort. Und bye bye.